Partien reden. Zunächst einmal würde ich davon ausgehen, dass es ja eine objektive Übereinstimmung von Interessen insofern gegeben hat, als die RAF genauso wie die SED an der Destabilisierung der Bundesrepublik orientiert war. Es ist also kein Zufall, dass das MFS nicht nur im Schulterschluss mit der RAF stand. Man muss auch einmal daran erinnern, dass die Staatssicherheit Kader der DKP an Handfeuerwaffen ausgebildet und im Umgang mit Sprengstoff geschult hat, sodass also auch diese der sogenannten Militärorganisation der DKP zugehörigen Kader im Krisenfall als fünfte Kolonne des MFS in der Bundesrepublik einsetzbar gewesen ist. Insofern erscheint mir diese MFS-RAF-Connection, wie man so sagt, so ungewöhnlich nicht. Im Übrigen möchte ich noch zum Stichwort Sympathien Folgendes sagen. Schließlich ist Erich Mielke in jungen Jahren selbst einmal Terrorist gewesen. Es ist gerichtsnotorisch, dass er am 9. August 1931 auf dem damaligen Bülowplatz in Berlin, dem heutigen Rosa-Luxemburg-Platz, unmittelbar an der Ermordung zweier Polizeihauptleute beteiligt war. Das heißt, er hat selbst mitgeschossen. Mielke war damals Mitglied der KPD und aktiv im Parteiselbstschutz tätig. Nach der Mordtat ist er in die Sowjetunion geflüchtet. Er hat also durchaus eine terroristische Komponente in seiner Biografie. Und von Honecker weiß man um seine Revoluzzerromantik, das kann man in seinen Memoiren nachlesen, sodass ihm gewisse Sympathien für die RAF durchaus zuzutrauen sind. Wer vom Westen aus in die DDR ging, kam an der Stasi nicht vorbei. Die RAFler bekamen eine neue Identität. Was mag der Preis dafür gewesen sein, außer Anpassung und Wohlverhalten? Auch eine Verpflichtung als Zuträger des MFS am neuen Wohnort? Das würde ich weniger für wahrscheinlich halten, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mitglieder der RAF, die in der DDR Unterschlupf gefunden haben, von ihrem Hintergrundwissen Gebrauch gemacht haben, sodass also auch die Staatssicherheit durch diese Informationen besser instand gesetzt worden war, Abwehrstrategien gegen terroristische Aggressionen in der DDR zu entwickeln. Es ist ja kein Zufall, dass es in der DDR niemals terroristische Anschläge gegeben hat. Vielleicht gab es sogar ein gewisses stillschweigendes Einverständnis dahin, dass man mit Rücksicht auf die logistische Unterstützung, die der RAF gewährt worden ist, die DDR von solchen Handlungen verschonte. Im Übrigen kommt hinzu, dass es möglicherweise auch außenpolitische Rücksichten waren, Beziehungen zu arabischen Staaten, deren Unterstützung für terroristische Organisationen und Terroristen hinlänglich bekannt sind, die DDR veranlasste, mit den Gesinnungsfreunden der arabischen Terroristen Nachsicht zu üben und ihnen Unterstützung angedeihen zu lassen. Herr Fricke, die MFS-Hauptabteilung 22, Terrorabwehr, soll, so einige Zeitungen, für die RAF-Leute zuständig gewesen sein. Andere meinen, auch die Hauptverwaltung, Aufklärung, sei beteiligt worden. Musste so etwas nicht von ganz oben, von Mielke und Honecker persönlich abgesegnet sein? Um auf Ihre letzte Frage gleich zuerst zu antworten, ohne Rückendeckung durch die politische Führung hätte es die Staatssicherheit niemals riskiert, eigenständig und eigenmächtig Unterstützung für Terroristen, für RAF-Mitglieder zu gewähren. Es ist richtig, dass im MFS zuletzt die Hauptabteilung 22 für die Terrorabwehr zuständig war. Das ist eine Diensteinheit von annähernd 550 Mitarbeitern gewesen, die unter Leitung eines Obersts stand, eines Obersts namens Franz. Ihre Aufgabe bestand in der Überwachung und Kontrolle der Terroristenszene. Sie war operativ tätig, sie hatte also auch inoffizielle Mitarbeiter. Sie dokumentierte alle Aktivitäten von Terroristen, soweit sie bekannt wurden, um DDR-spezifische Abwehrstrategien zu entwickeln. Sie unterhielt auch eigene Kampfkräfte, die bei versuchter Geiselnahme oder anderen Terroranschlägen, mit denen man ja sicherlich rechnen musste, zum Einsatz kommen sollte, die allerdings nie zum Einsatz gekommen sind. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Hauptabteilung 22 unmittelbar zuständig war für die Schleusungen ehemaliger RAF-Mitglieder. Aber selbstverständlich wird es nicht an der Hauptverwaltung Aufklärung vorbeigeschehen sein, denn die Hauptverwaltung Aufklärung ist in alle Operationen einbezogen gewesen, die außerhalb der DDR realisiert wurden. Halten Sie es für möglich, Herr Fricke, dass die Stasi Terroraktivitäten gezielt unterstützte? Das glaube ich nicht. Ich glaube jedenfalls nicht, dass sie aktive Unterstützung geleistet hat, etwa zur Verfügungstellung von Waffen oder Sprengstoff. Aber sie hat gewähren lassen, sie hat gleichsam passiv unterstützt, sie hat den Terroristen Unterschlupf gewährt, sie hat sie mit falschen Pässen ausgestattet, sie hat sie ein- und ausreisen lassen, speziell über den Flughafen Schönefeld mit Flugrouten nach Damaskus und nach Aden im Südjemen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sie ihnen eben zu ihrer Identität verholfen hat, nachdem sie in der DDR geblieben sind, die Terroristen, die jetzt festgenommen wurden. Herr Fricke, abschließende Frage. Seit Monaten bemühen sich Komitees, Kommissionen und nunmehr auch ein Volkskammerausschuss darum, die Stasi zu zerschlagen bzw. aufzulösen oder das zu überwachen. Bisher gab es nie einen Hinweis in Sachen RAF aufgrund der entdeckten Aktenlage. Haben die Verantwortlichen die Spuren so gut verwischt, wird man die Betreueroffiziere der RAF im MFS, wird man an diese Leute noch herankommen? Das Letztere ist zu bezweifeln. Man wird es abwarten, man kann es jetzt nicht voraussagen. Was die Aktenlage anbelangt, so bin ich davon überzeugt, dass man in den Monaten, in denen sich absehen ließ, dass es mit der alten DDR und mit der alten Staatssicherheit zu Ende geht, das heißt also die Krisenmonate Oktober, November, Dezember, Auflösung des MFS, Auflösung des Amtes für nationale Sicherheit, sicherlich Sorge dafür getragen hat, dass belastendes Aktenmaterial beiseite geschafft wurde. Man weiß ja, dass sowohl Aktenmaterial als auch elektronische Daten der Dependance des sowjetischen Geheimdienstes, KGB, in Ost-Berlin überantwortet worden sind, sodass also von daher gesehen alles abgesichert war. Ich glaube nicht, dass man noch fündig wird. Die CDU hat sich heute erstmals für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als endgültige Westgrenze Polens ausgesprochen. Der Bundesausschuss verabschiedete am Nachmittag einmütig in Bonn eine Resolution zur deutschen Einheit. Darin wird das Recht des polnischen Volkes, in sicheren Grenzen zu leben, weder jetzt noch in Zukunft durch Gebietsansprüche in Frage gestellt. Die bestehende Grenze wird als unverletzlich bezeichnet. Das CDU-Gremium befürwortete, dass die Parlamente beider deutscher Staaten bei der Verabschiedung des Staatsvertrages am Donnerstag eine entsprechende Grenzgarantie beschließen. Eine für die Zukunft verbindliche vertragliche Unterschrift, so heißt es in der Erklärung, könne aber erst eine gesamtdeutsche Regierung leisten. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Europäische Gemeinschaft hat die Unterzeichnung eines Handels- und Kooperationsabkommens mit Rumänien unter dem Eindruck der jüngsten Polizeieinsätze gegen regierungsfeindliche Demonstranten in Bukarest verschoben. Unter den gegenwärtigen Umständen könne man keine Entscheidung treffen, erklärte ein Sprecher der EG-Kommission heute in Luxemburg am Rande eines Treffens der Außenminister der Gemeinschaft. Zuvor hatte bereits der irische Außenminister und Vorsitzende des EG-Ministerrates Collins Kritik am Verhalten der rumänischen Führung geübt. Ebenfalls unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse in Bukarest brachte der polnische Außenminister Skubiszewski in Warschau gegenüber dem rumänischen Botschafter Dobroiu die Sorge seiner Regierung über die momentane Entwicklung zum Ausdruck. Das neu gewählte rumänische Abgeordnetenhaus hatte sich heute für den Einsatz von Polizei und Sicherheitskräften gegen die seit Wochen im Zentrum von Bukarest agierenden Demonstranten ausgesprochen. Das litauische Parlament hat seine Beratungen über die Aussetzung der Unabhängigkeitserklärung der Baltenrepublik aufgeschoben. Präsident Landsbergis sagte heute gegenüber der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS, das Parlament in Vilna plane nicht, innerhalb der nächsten Tage über ein Moratorium der Unabhängigkeitserklärung vom 11. März zu beratschlagen. Zuvor hatte sich der Rat der litauischen Volksfrontbewegung Sajudis gegen die Aussetzung der Erklärung für die Dauer von Verhandlungen mit Moskau ausgesprochen. Die litauische Regierung hatte dem Parlament am Wochenende einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, um eine Beendigung der von Moskau verhängten Wirtschaftsblockade zu erreichen. Der zum konservativen Spektrum rechnende Kritiker des sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow, ZK-Sekretär Ligatschow, hat heute die Befürworter der freien Marktwirtschaft in der UdSSR scharf angegriffen und zugleich einen Volksentscheid zur Frage Sozialismus oder Kapitalismus vorgeschlagen. Gegenüber dem Parteiorgan Pravda sagte Ligatschow, er trete für eine regulierte Marktwirtschaft ein, die auf gesellschaftlichem Eigentum an den Produktionsmitteln in unterschiedlicher Form basiere. Dagegen werde privates Eigentum an Produktionsmitteln das Volk spalten und die Interessen auseinanderlaufen lassen, betonte das Politbüromitglied. Die Regierung des westafrikanischen Liberia hat eine Amnestie für die Rebellen der Nationalen Patriotischen Front, NPFL, verkündet und das Verbot oppositioneller Parteien aufgehoben. Gerhard Fleischle, guten Abend, meine Damen und Herren. Das Jahr 1990 wird das Jahr der Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Das jedenfalls bekundete heute der Bundeskanzler. Und wenn man davon ausgeht, dass er diese seine Überzeugung nicht ohne Blick auch auf den Stand der Bemühungen um die außenpolitische Absicherung äußerte, dann ist sein Optimismus heute am späteren Nachmittag noch einmal neu gerechtfertigt worden. Durch das nämlich, was der Bundesaußenminister nach einem Treffen mit seinem sowjetischen Kollegen diesmal in Münster sagte. Wir haben unsere vierstündigen Besprechungen soeben beendet und sind in der Würdigung gemeinsam zu der Feststellung gekommen, dass auch dieses Treffen sich gelohnt hat, dass wir konstruktiv miteinander sprechen konnten, dass diese Begegnung nützlich war und dass wir in wichtigen Fragen Fortschritte und auch Annäherungen erzielt haben. Wir kommen gleich darauf zurück, ebenso wie auf die Vision des Bundeskanzlers zur Einheit, die er dem Bundesausschuss seiner Partei präsentierte. Im Streitgespräch heute die 5%-Klausel, auch bei gesamtdeutschen Wahlen. Weitere Themen unter anderem der Wahlsieg der Sozialisten in Bulgarien und Industrie anstatt Militärspionage. US-Geheimdienst soll neue Aufgabe erhalten. Ein Blick dann auf die WM-Fußballspiele des Abends und schließlich wie immer Börsenergebnisse aus New York und die Presseschau. So viel vorab, jetzt zum ersten Thema, zu einem weiteren Treffen des Bundesaußenministers mit seinem sowjetischen Amtskollegen über die Zukunft Deutschlands. Hans-Jörg Krieger berichtet. Hans-Dietrich Genscher und Eduard Schewardnadze sind sich im Verlauf des sechsstündigen Gesprächs im Rathaus von Münster offenbar wieder ein Stück näher gekommen. Man sprach von weiteren Fortschritten, nachdem sie schon bei ihrem letzten Treffen im sowjetischen Brest Bewegung gezeigt hatte. Offensichtlich gilt dies auch für die sogenannten politisch-militärischen Fragen, hinter denen sich der sicherheitspolitische Status eines Vereinigten Deutschlands verbirgt. Die Sowjetunion möchte dieses Deutschland eingebettet sehen in ein Beziehungsgeflecht zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt. Zuletzt sprach man von einem Nichtangriffspakt der beiden Bündnisse. Soweit will Bonn, will der Westen indessen nicht gehen. Der zerfallende Warschauer Pakt soll keine Überlebenshilfe bekommen. Und so sprach denn der Bundesaußenminister heute von einer Neudefinition des Verhältnisses der Mitgliedstaaten der Bündnisse zueinander, was durch gemeinsame Erklärungen und vertragliche Abmachungen geschehen könne, aber eben jeweils von Staat zu Staat. Genscher zeigte jedenfalls Zuversicht, dass auf diesem Feld eine Übereinstimmung erzielt werden könne. Einigkeit besteht bereits in der Zielsetzung, im November in Paris eine Gipfelkonferenz der 35 KSZE-Staaten einzuberufen und bei der Gelegenheit die Institutionalisierung des KSZE-Prozesses in Gang zu setzen. Das heißt, regelmäßige Treffen der Regierungschefs, der Außenminister, der Verteidigungsminister und der Generalstabschefs zu vereinbaren. Ins Auge gefasst hat man außerdem die Schaffung eines Sekretariats und eines Zentrums für die Schlichtung von Konflikten. Eine wichtige Rolle in dem Gespräch haben wiederum auch die künftigen Beziehungen Deutschlands zur Sowjetunion gespielt. Unter diesem Programmpunkt rangieren vor allem die wirtschaftlichen Interessen der Sowjetunion, die sich von einem vereinigten Deutschland eine maßgebliche Unterstützung beim wirtschaftlichen Aufbau verspricht. Sehr deutlich geworden ist heute auf der Sitzung des Bundesausschusses der CDU, dem höchsten Gremium zwischen den Parteitagen, die Verknüpfung der Vereinigungsmöglichkeit mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Und dies nicht nur in klaren Orientierungen des Bundeskanzlers, sondern auch in einem Abstimmungsakt des kleinen Parteitags. Er spiegelt die Einsicht einer überwältigenden Mehrheit in der CDU wider, dass die Grenzfrage nicht wie bisher weiter offen gelassen werden kann, wenn nicht die Einheit der Deutschen verspielt werden soll. Aus Bonn, Peter Quay. Der Traum und die Vision von einem wiedervereinigten Deutschland sind Wirklichkeit geworden. 1990 schon ist das Jahr der deutschen Einheit. Das hob der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Helmut Kohl heute beim sogenannten kleinen Parteitag der CDU hervor, der zum ersten Mal im Beisein des Präsidiums der CDU Ost in Bonn tagte, genau an dem Tag, an dem auch der endgültige Text der gemeinsamen Polen-Resolution des Bundestages und der DDR-Volkskammer bekannt wurde. Kohl sieht die Vereinigung unbeschränkt positiv, auch wenn er sich die Kritik von außen betrachte. Der Kanzler... Da gibt es vorgeschobene Ängste. Da gibt es Ängste, die berechtigt sind aus unserer Geschichte. Da gibt es Neid, der als Angst deklariert wird. Dass wir jetzt in Ägäeuropa einen so gewaltigen Schub haben, hat auch seinen Grund darin, dass viele ganz einfach denken, das ist eine gute Sache, wenn die Deutschen jetzt in der Ägäestadt mit 60, mit 78 Millionen Menschen bald mit 80 sein werden. Und dann muss es notwendig sein, ein festes, dichtes Dach über die Deutschen zu spannen. Ich habe nichts dagegen. Wie Kohl, meinte auch der CDU-Vorsitzende Ost, Lothar de Maizière, dass das vereinte Deutschland der politischen und wirtschaftlichen Union Europa einen kräftigen Impuls gibt. De Maizière. Eckpunkte müssen dabei sein, Einheit in sozialer Gerechtigkeit, Einheit Deutschlands in einer Friedensordnung mit allen europäischen Nachbarn, Solidarität mit den Ländern der Dritten Welt und Bewahrung der Schöpfung. Von Hektik der CDU, von Bundesregierung und Kanzler im innerdeutschen Vereinigungsprozess will Kohl nichts wissen. Das Tempo der Vereinigung sei von den DDR-Bürgern bestimmt worden. Eine noch schlechtere Entwicklung sei nur gebremst worden durch die freien Wahlen in der DDR am 18. März und durch die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Scharf attackierte der Kanzler die oppositionelle SPD, die die Vereinigung nur halbherzig gewollt habe, mitsamt ihrem Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine. In einer deutschlandpolitischen Resolution, die am Nachmittag angenommen wurde, nimmt die Frage der polnischen Westgrenze einen entscheidenden Teil ein. Der Text entspricht dem abschließenden Entwurf für die Polen-Resolution, die in dieser Woche gemeinsam vom Bundestag und der DDR-Volkskammer beschlossen wird. Darin heißt es, Zitat, beide Seiten bekräftigen die Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft, und verpflichten sich gegenseitig zur uneingeschränkten Achtung ihrer Souveränität und territorialen Integrität. Beide Seiten erklären, dass sie gegeneinander keinerlei Gebietsansprüche haben und solche auch in Zukunft nicht erheben werden. Ende des Zitats. In der Resolution steht auch, dass Millionen Deutschen, die aus ihrer angestammten Heimat vertrieben wurden, großes Unrecht geschehen ist. Diese Passage rangiert aber hinter dem Passus, dass den Polen von Deutschen und im deutschen Namen schreckliches Leid zugefügt worden ist. Über allem erklärt die Resolution, die auch die Zustimmung der Sozialdemokraten in Bonn gefunden hat, den festen Willen des demokratischen Deutschland, mit der deutschen Einheit einen historischen Beitrag zum Aufbau einer europäischen Friedensordnung zu leisten, in der Grenzen nicht mehr trennen und die allen europäischen Völkern ein vertrauensvolles Zusammenleben zum Wohle aller sowie dauerhaften Frieden, Freiheit und Stabilität gewährleistet. Unterdessen warnten die Sozialdemokraten in West und Ost vor einer überhasteten Vereinigung der beiden deutschen Staaten. In Ost-Berlin wurden Bedingungen genannt und an Koalitionsabsprachen erinnert. Hören Sie Hermann Finkel. Wenn nicht alles täuscht, dann wird das Klima in der Großen Koalition in Ost-Berlin in nächster Zukunft rauer. Der SPD-Vorsitzende Wolfgang Thiers entwarf heute vor der Presse einen Plan für den Einigungsprozess, der weder zeitlich noch inhaltlich zu den Vorstellungen des Koalitionspartners CDU passt. Nach den Worten von Thierse erfordert die Neubildung der Länder so viel Zeit, dass an Landtagswahlen vor November kaum zu denken sei. Gesamtdeutsche Wahlen sollten erst dann stattfinden, wenn wichtige inhaltliche Positionen geklärt seien. Wolfgang Thierse. Wir wollen vorher wissen, ob der Paragraph 218 sofort auf das Territorium der DDR überführt wird oder ob es eine andere Regelung gibt, ob wir unsere Fristenregelung beibehalten können und wie lange. Wir wollen vor rechtliche Fragen der unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse geklärt haben. Dies muss in einem zweiten Staatsvertrag ganz klar geregelt werden. Da werden elementarste Interessen der Menschen in der DDR berührt. Ob sie überhaupt noch eine Chance haben, in dem Pokern um Eigentumstitel mitzumischen. Der SPD-Vorsitzende nannte als weitere Vorbedingung die Klärung der außenpolitischen Aspekte, vor allem die Ablösung der Rechte der vier Siegermächte. Thierse wurde mehrfach gefragt, ob die SPD wieder einmal mit leeren Drohungen operiere, wofür die Partei die Bruchstelle in der Koalition liege. Also sie wird dann eine Bruchstelle, wenn vor der Festlegung dieses Wahltermins nicht klar die anderen Bedingungen ausgehandelt sind. Also wenn wir nicht vorher in ausreichender Zeit einen Vereinigungsvertrag notifiziert haben, wenn nicht vor sozusagen Länderbildung wirklich vollzogen ist. Der Vereinigungsvertrag soll auch die gesamtdeutsche Verfassung festlegen, fügte der SPD-Chef hinzu. Über die Forderung der Sozialdemokraten soll am kommenden Freitag im Koalitionsausschuss beraten werden. Des nun geachtet gehen auch in der SPD die Vorbereitungen für den Zusammenschluss der Parteien in Ost und West weiter. Das ist nicht zuletzt ein Indiz dafür, dass man auch in dieser Partei für einen frühen gesamtdeutschen Wahlkampf gerüstet sein möchte. Früher noch, als die CDU, die ihre Vereinigungsabsicht auf dem kleinen Parteitag heute bekräftigte, will die SPD zusammengehen. Die Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs sagte: Wir stellen uns darauf ein, dass die Sozialdemokratische Partei in der DDR und die Sozialdemokratische Partei in der Bundesrepublik Deutschland am 27. September dieses Jahres eine Partei sind. Wir haben die große Chance, die frühere Spaltung zu überwinden und die SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, wiederherzustellen. Das geht satzungsrechtlich so vor sich, dass wir ab 25. September nicht wie geplant in Bonn, sondern in Berlin tagen, dort die beiden Parteien zusammenfügen, dort uns auch vorbereiten auf mögliche gesamtdeutsche Wahlen, also auch ein Regierungsprogramm verabschieden. Soweit Anke Fuchs. Auch die FDP hat jetzt ihr Tempo in Richtung Fusion forciert und den Vereinigungsparteitag vorgezogen. Der Vorsitzende Graf Lambsdorff erklärte in Bonn: Die Landtagswahlen in der DDR scheinen sich immer mehr auf den 23.09. hinzubewegen. Das bringt die Liberalen in der DDR und uns etwas in Schwierigkeiten, weil wir damit den Fahrplan der Herstellung einer einheitlichen FDP im Vereinigten Deutschland, in Gesamtdeutschland überprüfen mussten. Das hat zu folgenden Entscheidungen des Präsidiums geführt. Wir werden dem Vereinigungsausschuss, also dem Gremium, dem alle vier Parteien angehören, vorschlagen, den Vereinigungsparteitag am 25. und 26. August vorzugsweise in Ost-Berlin durchzuführen. DLF, kontrovers. Die Parteien stellen sich darauf ein. Gesamtdeutsche Wahlen im Dezember werden immer wahrscheinlicher. Offen ist noch die gesetzliche Grundlage. So ist auch ungeklärt, ob nach bundesdeutschen Regeln mit der 5%-Sperrklausel gewählt wird oder nicht. In der CDU Ost und in der Bundesdeutschen Union gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Eindeutig für die 5%-Hürde sind die Freien Demokraten. Ihr Bundestagsabgeordneter Wolfgang Lüder erläutert im Streitgespräch mit Gerald Häfner von den Grünen zunächst warum. Die 5%-Klausel hat sich im Bundesgebiet bewährt, so wie sie im Bundeswahlgesetz steht. Wenn wir das Bundeswahlgesetz für die gesamtdeutschen Wahlen zugrunde legen, weil die gesamtdeutschen Wahlen in einem Prozess der Einheit Deutschlands stattfinden, der nach Artikel 23 Grundgesetz geht, dann sollten wir auch bei dieser bewährten Klausel bleiben. Zweitens, wir müssen sehen, dass es zu einer Stilbildung im Deutschen Bundestag geführt hat, dass man auch die Anstrengung unternehmen muss, 5% der Wähler hinter sich zu bringen, um mitwirken zu können. Das hat sich bei allen Parteien bewährt. Drittens, wenn wir gesamtdeutsch wählen, darf es keine Sonderregelung geben, die schon bei der nächsten Wahl dann nicht mehr zum Zuge kommen könnte. Hier muss Klartext entschieden sein. Ich meine, dass diese Frage überhaupt nicht isoliert betrachtet werden kann von der Frage nach gesamtdeutschen Wahlen überhaupt. Und ich meine, dass diese gesamtdeutschen Wahlen erst am Ende des Einigungsprozesses stehen können. Das ist mir erstmal wichtig. Das heißt, gesamtdeutsche Wahlen sind das Dach auf einem Gebäude, dessen Fundament die deutsche Einheit ist, die eine neue Verfassung braucht und die vor allem auch die Errichtung der Länder in der DDR voraussetzt. Und dann, wenn wir gemeinsam wählen, was ich wünsche, dann müssen wir ein neues Wahlrecht machen. Und mir ist sehr wichtig, dass bei diesem Wahlrecht insbesondere die Bürgerbewegungen in der DDR, die ja die Revolution dort erst ermöglicht und getragen haben, dass die dabei nicht rausfallen. Ich würde noch einmal zwei Punkte zum Widerspruch sagen wollen. Das eine ist, wir leben im Parteienstaat und auch ganz Deutschland wird ein Parteienstaat sein. Die Bürgerbewegungen gehören zwingend dazu. Aber wenn sie parlamentarisch tätig werden sollen, dann müssen sie integriert sein in Parteien und Organisationen, wie sie auch bei den Grünen sind und bei der FDP in leider etwas geringerem Maße auch vorhanden sind. Das Zweite ist, die gesamtdeutschen Wahlen werden nicht das letzte Dach sein, sondern sie sind Kernstück des Einigungsprozesses. Und sie werden ja noch in diesem Jahr stattfinden nach der Länderbildung. Ich gehe davon aus, dass wir im September schon die Bildung der Länder in der DDR haben werden, um dann im Dezember schon gesamtdeutsch wählen zu können. Ja, Herr Lüder, also ich werde Sie da vielleicht nicht überzeugen können, aber ich will vielleicht doch nochmal versuchen, wenigstens meine Überlegungen hier deutlich zu machen. Das eine ist, Meines Erachtens müssen die deutschen Wahlen am Ende stehen, schlicht und einfach deshalb, weil gesamtdeutsche Wahlen natürlich einen gesamtdeutschen Staat voraussetzen. Der muss überhaupt erstmal gebildet sein. Das setzt voraus die Bildung der Länder, denn wir wollen einen föderativen Staat und nicht neuen Zentralismus. Das setzt voraus, dass auch alle die äußeren Aspekte der deutschen Einheit, also 2+4 oder die Frage der polnischen Westgrenze, dass alles das wirklich geklärt ist. Und das setzt voraus, und das ist mir das Wichtigste überhaupt, dass dieser Staat von den Menschen selbst gewollt und vor allem gestaltet werden kann. Das heißt, an der Wiege dieses neuen Staates sollen die Menschen selbst stehen und nicht nur Regierungen und Wirtschaft. Also die Gründungsurkunde kann nicht einfach nur in einem Staatsvertrag von Bundesregierung und DDR-Regierung ausgestellt werden, sondern muss von den Menschen selbst ausgestellt werden. Und das andere ist, Sie sagen, wir leben in einem Parteienstaat und nehmen das sozusagen zum Ausgangspunkt Ihrer Argumentation. Und schon da bin ich der Ansicht, politische Parteien sind zwar sinnvoll und notwendig im demokratischen Staat, aber sie haben nicht das Monopol auf die politische Willensbildung und sollten es auch nicht beanspruchen. Die Parteien sind längst schon viel zu satt, viel zu selbstsicher und viel zu machtbesessen geworden. Es entstehen überall Bürgerinitiativen, Bürgerbewegungen, die Leute fordern Volksbegehren, Volksentscheid, wollen also an der politischen Willensbildung unmittelbar teilhaben. Das sollte auch uns als Parteien veranlassen, auch über das Parlament nachzudenken und darüber nachzudenken, wie wir solche Bewegungen im Parlament stärker als heute vertreten haben können. Denn sie sind eine gesellschaftliche Realität. Sie nicht zur Kenntnis zu nehmen, wäre schlicht falsch und undemokratisch. Ich darf Ihren ersten Gedanken einfach unterstreichen, dass Sie sagen, das darf nicht das Deutschland der Regierungsverträge sein. Und gerade deswegen brauchen wir das Parlament. Und zwar das gesamtdeutsche Parlament und nicht irgendwelche Zuordnungen kraft Delegation. Man kann gemeinsam wählen, auch nach getrennt formulierten Wahlgesetzen, wenn der Text gleich ist. Und auf diesem Weg kann die gesamtdeutsche Wahl ein Herzstück der Vereinigungspolitik sein. Ja, schauen Sie, dieses den Text gleich machen, das kriegen wir zeitlich gar nicht mehr hin. Wenn wir die Fristen einhalten wollen, die in der Bundesrepublik gelten, erstmal für die Bewerbung von Parteien, dann für die Aufstellung von Kandidatenlisten bis hin zur Wahl selbst, dann wissen wir, Sie genauso gut wie ich, dass wir ein neues, ein geändertes Wahlrecht überhaupt nicht mehr aus Zeitgründen nicht mehr zustande bringen. Und wenn Sie dann sagen, ein gemeinsames Wahlrecht, das in beiden Staaten gleich ist, dann heißt das ja wieder sozusagen nur Unterwerfung der DDR unter das, was bei uns schon gilt, was sie nie hat diskutieren können, nie hat erproben können. Und das entspricht nicht meiner Vorstellung von diesem Zusammenwachsen. Ich will nicht, dass das einfach zusammengekleistert wird. Ich will, dass das wirklich gestaltet werden kann von den Menschen. Ja, und soweit die Sperrklausel-Diskussion. DDR-Innenminister Distel kann auf neue Fahndungserfolge in der Jagd nach mutmaßlichen Terroristen verweisen. Silke Meyer-Witt ist verhaftet worden. Wer sie ist und was man über die Verhaftung weiß, dazu Hans Woller. Zunächst zur Person der mutmaßlichen Terroristin. Silke Meyer-Witt wurde am 21. Januar 1950 in Neubrandenburg geboren und sie ist verdächtigt, zusammen mit den noch flüchtigen RAF-Mitgliedern Friederike Krabbe und Baptist Ralf Friedrich an der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer im Jahr 1977 beteiligt gewesen zu sein. Gegen die 40-Jährige liegt ein Haftbefehl beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vor. Nach Angaben des DDR-Ministeriums war die Festnahme heute Nachmittag durch eine Einsatzgruppe des Zentralen Kriminalamtes in Zusammenarbeit mit örtlichen Polizeikräften erfolgt. Soweit bekannt hat Frau Meyer-Witt dabei keinerlei Widerstand geleistet. DDR-Innenminister Distel, der in einer knappen Erklärung im Übrigen noch auf weitere Fahndungserfolge hinwies, wollte über den Ort der Verhaftung keine näheren Angaben machen und verwies auf eine internationale Pressekonferenz morgen Vormittag um 10 Uhr im Ministerium des Inneren in Ost-Berlin, wo man dann die Öffentlichkeit ausführlicher informieren wolle. Die Veränderungen zwischen Ost und West berühren die Arbeit der Geheimdienste. Auch dort, wo dies nicht so offenkundig ist wie in den beiden deutschen Staaten. Tatsächlich macht man sich in den USA über Aufgaben und Bestand des Geheimsten der US-Nachrichtendienste Gedanken über die NSA, die auch in der Bundesrepublik arbeitet. Aus Washington dazu Joachim Letz. 5 Lauschposten unterhält die NSA, die National Security Agency der USA, allein in der Bundesrepublik Deutschland. Die NSA, das sind die geheimnisumwitterten elektronischen Ohren der USA, mit denen sie weltweit alle Arten elektronischen Verkehrs belauschen, sei es per Funk, per Telefon oder auf anderem Weg. Nur mit Hilfe eines gigantischen Computers unweit der Hauptstadt Washington in einer von der Umwelt hermetisch abgeriegelten Kleinstadt kann diese Datenflut mitgeschnitten, übersetzt, entschlüsselt, kanalisiert und interpretiert werden. Was aber wird aus der NSA, deren Aufgaben und Grenzen durch kein Gesetz festgelegt sind? Die NSA wurde 1952 durch einen schlichten Erlass des damaligen Präsidenten Truman ins Leben gerufen, einen Erlass, der ebenso geheim ist wie der von ihm geschaffene Apparat. Was wird aus der NSA, die den bevorstehenden sowjetischen Militärschlag gegen Amerika rechtzeitig vorher melden sollte, heute, da die Angst vor einem solchen Schlag erheblich geringer geworden ist? Derzeitige Überlegungen gehen dahin, für die NSA neue Aufgaben zu suchen. Die Schlachten der Zukunft werden nicht auf militärischem, sondern auf wirtschaftlichem Feld gewonnen und verloren, ist die Überzeugung vieler Amerikaner. Auch in der Führung der NSA selbst ist man davon überzeugt. Insofern wird dort derzeit ganz offen diskutiert, ob die NSA ihre elektronischen Lauschmittel künftig nicht in den Dienst amerikanischer Wirtschaftsinteressen stellen und helfen soll, Wirtschaftsgeheimnisse konkurrierender Unternehmen auch im befreundeten Ausland auszuspionieren und der Regierung in Washington und amerikanischen Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung zu stellen. Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Amerika könnte mit seiner unübertroffenen Lauschkapazität sich jederzeit Zugang zu kommerziell verwertbaren neuen Erkenntnissen von Forschung und Technologie selbst dann verschaffen, wenn diese Erkenntnisse nicht amerikanischem Forschungs- und Entwicklungsdrang entsprungen sind. Die zweite Fliege, die NSA, könnte sich mittels solcher neuer Aufgaben im nationalen Interesse Amerikas einer drohenden, unmittelbar bevorstehenden Mittelkürzung entziehen. Freilich, das räumen damit befasste Stellen ein, ganz ethisch und ganz fair wäre eine solche Vorgehensweise amerikanischer Militärlauscher, die nun den Wirtschaftskrieg gegen Freund und Feind führen sollen, nicht. Aber es gibt noch weitere Probleme. Im Fall eines Millionen- oder Milliardenschweren Industriegeheimnisses, das die NSA im Ausland ablauscht, welchem US-Unternehmen soll das Geheimnis zur kommerziellen Auswertung überlassen werden? Oder welche Unternehmen gelten überhaupt als US-Unternehmen angesichts einer weltweiten transnationalen Unternehmensverflechtung? Aber auch solche Fragen können, wenn es ums nationale Interesse geht, gewiss gelöst werden. Schwieriger wird es, wenn, was zu erwarten ist, aufgrund der Weitergabe staatlich gewonnener Industriegeheimnisse nach und nach auch die Quellen und die Mittel dieser bislang so wohlgehüteten Spionage offenbar werden sollen. Denn dies wäre wiederum nicht im Sinn der NSA. Über all dies denken Führungszirkel der NSA und amerikanischer Politiker in diesen Tagen nach. Solche Überlegungen können allerdings auch zur Folge haben, dass es in befreundeten Nationen nicht länger als hohe Ehre gilt, Abhörstationen der NSA zu beherbergen. Mitwisserschaft auf eine entsprechend hohe Ebene verlagern könnte Mittäterschaft bedeuten. Ob die öffentliche Zurückhaltung in Äußerungen zu diesem Komplex hier wie dort nur mit der unsicheren Erkenntnislage zu tun hat, sie ist jedenfalls augenfällig. Wir berichten aus Ost-Berlin zu den neuen Festnahmen und Erkenntnissen. Die weiteren Themen: Fahrplan zur deutschen Einheit, Vergangenheitsbereinigung in der DDR-Justiz, was bringt die deutsche Einigung wirtschaftspolitisch, DDR-Ministerpräsident wirbt um französische Investoren, ab 1992 sollen die Grenzkontrollen zwischen 5 EG-Ländern entfallen, Ungarns Regierungschef sucht Wirtschaftskooperation mit der Bundesrepublik. Im Streitgespräch geht es um Kürzungen im Bonner Verteidigungsetat. Und natürlich berichten wir über den heutigen Spieltag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien und über das Geschehen an der Wall Street in New York. Was DDR-Innenminister Diestel heute über die jüngsten Festnahmen von mutmaßlichen Terroristen, es sind inzwischen 8, mitzuteilen hatte, und was es an weiteren Erkenntnissen über Stasi-Verwicklungen gab, nun von Wolfgang Netter aus Ost-Berlin. Zufriedenheit über die 7. und 8. Festnahme ehemaliger Terroristen, Bestürzung über täglich eingehende Morddrohungen gegen führende DDR-Politiker. Das ist das Fazit der Pressekonferenz, die DDR-Innenminister Diestel zusammen mit seinem baden-württembergischen und seinem Westberliner Amtskollegen heute Morgen in Ost-Berlin gab. Die beiden bundesdeutschen Politiker Schlee und Petzold waren zufälligerweise in Berlin und nutzten zusammen mit Diestel die Gelegenheit, um auf weiterhin existierende Gefahren durch Angehörige der 2. und 3. Generation der Roten Armee-Fraktion hinzuweisen. Wie Diestel mitteilte, treffen gegenwärtig bis zu 5 Morddrohungen anonymer Art in Ost-Berlin ein. Sie seien in Zusammenhang mit den bisherigen 8 Festnahmen zu stellen. In Neubrandenburg war es gestern gelungen, die Terroristen Silke Meier sowie Henning Bär festzunehmen. Beide lebten seit Anfang der 80er Jahre unter falscher Identität in der DDR. Wie es zum neuerlichen Zugriff der Fahnder kam, beschreibt Minister Diestel. Die Die Ermittlung zur Feststellung von Frau Meyer-Witt erfolgte aufgrund zielgerichteter kriminalpolizeilicher Analysetätigkeit und erstmalig durch die Information eines hohen ehemaligen MFS-Mitarbeiters. Noch vor Wochenfrist wollte Distel die Festnahmen vorrangig auf Hinweise von Seiten der Bevölkerung zurückführen, eine Argumentation, die nicht überzeugend wirkte. Die Vorstellung, dass lediglich aufgrund ausgehängter Steckbriefe Nachbarn oder Arbeitskollegen unvermutet gleich ein halbes Dutzend ehemaliger Terroristen identifiziert haben könnten, wollte so recht nicht einleuchten. Inzwischen gelang es den Ermittlungsbehörden herauszufinden, wo die ehemaligen Terroristen zu manipulierten DDR-Bürgern umfunktioniert wurden. Innenminister Distel dazu: Die Herstellung der neuen Identität der mutmaßlichen RAF-Terroristen wurde nach dem bisherigen Stand der Überprüfung zum Teil in einem Ferienobjekt des ehemaligen MFS in Briesen, Bezirk Frankfurt-Oder, vorgenommen. Die dafür verantwortlichen ehemaligen Mitarbeiter des MFS werden ermittelt. Im Bezirk Frankfurt-Oder gab es während der SED-Herrschaft besonders viele Sperrgebiete. Vor Monaten war bereits gemeldet worden, dass ebenfalls in dieser Region spezielle Sabotagetrupps ausgebildet worden seien, um gegebenenfalls zur Destabilisierung der Bundesrepublik eingesetzt werden zu können. Minister Distel wollte auf seiner Pressekonferenz im Übrigen nicht ausschließen, dass Honecker und Mielke seinerzeit angesichts ihrer eigenen konspirativen Jugenderfahrungen die Aufnahme der RAF-Terroristen als ein, wie Distel wörtlich sagte, Hobby betrachtet hätten. Einer, der informiert gewesen sein könnte, ist Markus Wolf, Ex-Spionagechef der DDR. Er wusste angeblich von nichts. Nun aber weiß er von Abwerbeversuchen durch den Bundesnachrichtendienst BND zu berichten. Wolf gegenüber Klaus Richter: Ich muss annehmen, dass das in sehr großem Maße geschehen ist. Da ich mit dem ehemaligen Dienst also so gut wie keine Verbindung mehr habe, kenne ich nur einige Beispiele aus dem Bekanntenkreis. Aber da ist das tatsächlich geschehen. Es sind sehr massive Angebote gemacht worden. Spielt auch Geld eine Rolle? Da spielt Geld eine Rolle. In einem Fall kenne ich eine siebenstellige Zahl, die angeboten wurde. In anderen Fällen war eine sechsstellige, aber aus den oberen Regionen. Und auch Markus Wolf selbst hat in dieser Sache Gespräche geführt, sagt er. Waren das Gespräche mit Bonner Stellen? Auf jeden Fall mit Vertretern Bonner Stellen. Die liefen aber, und darauf wollte ich hinaus, in der Richtung, mich zu veranlassen durch Offenlegung von Wissen über Personen, für die Interesse besteht, gewissermaßen meine Straffreiheit zu erkaufen. So viel zu diesem Thema für heute, muss man wohl hinzufügen. Auch wenn es in Bonn immer noch koalitionsintern unterschiedliche Vorstellungen zu Einzelpunkten, beispielsweise Wahlmodus, gibt, der Zeitplan für die Vereinigung beider deutscher Staaten noch in diesem Jahr steht. Auf bundesdeutscher Seite jedenfalls. Und auch die Bonner SPD erklärt sich mit gesamtdeutschen Wahlen noch in diesem Jahr einverstanden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Aus Bonn, Peter Quay. In der entscheidenden Woche zur Abstimmung des Staatsvertrages mit der DDR und der gemeinsamen Erklärung über die Endgültigkeit der polnischen Westgrenze stellte sich heute ein weiteres wichtiges Faktum heraus. Die Deutschen in der DDR und der Bundesrepublik werden wahrscheinlich am 9. Dezember wählen. Das war heute das Ergebnis einer Koalitionsrunde in Bonn. Die Landtagswahlen für die 5 zu bildenden DDR-Länder sollen demnach am 23. September sein. Der Anschluss dieser Länder an die Bundesrepublik entsprechend dem Artikel 23 des Grundgesetzes soll unmittelbar im Anschluss an die gesamtdeutsche Wahl stattfinden. Vertreter der CDU-CSU aus dem Bundestag und die Parteifreunde aus der DDR, also CDU, DSU und DA, haben heute in Bonn nach einer dreitägigen Klausur angeregt, die Staatssicherheit, Stasi, der DDR zu einer verbrecherischen Organisation erklären zu lassen. In der Volkskammer soll durch Wahl der Abgeordneten eine Aufklärungsbehörde entstehen, die mit richterlicher Unabhängigkeit ausgestattet sein und die unter internationaler Führung stehen soll, etwa Juristen aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Diese Behörde soll in etwa die Wirkungsmöglichkeiten des Wehrbeauftragten im Bundestag haben. Gedacht ist vorrangig an die Überprüfung der Abgeordneten der Volkskammer, der Kommunalvertretungen und der Kandidaten für die Landtagswahlen. 2 Tage vor der Abstimmung über den Staatsvertrag und die Resolution zur Endgültigkeit der polnischen Westgrenze haben die Parteien heute in den Fraktionen über diese Themen diskutiert. In der CDU-CSU durchaus noch kontrovers. Beide Papiere fanden zwar eine große Mehrheit.